Abschnitt 13 aus Armidale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 5. Kapitel, Teil 2. Mr. Bashwood war eben erst mit seinem Rapport über das auf dem Bahnhof Vorgefallene fertig. Seine stolze Gebieterin saß noch sprachlos da von dem Schlag, der sie plötzlich getroffen hatte, als sich die Tür des Zimmers auftat und ohne ein Wort vorheriger Meldung Midwinter auf der Schwelle erschien. Er trat einen Schritt in das Gemach hinein und schloss mechanisch hinter sich die Tür. In tiefstem Schweigen stand er da und seinem Weibe gegenüber, es von Kopf bis zu den Füßen, mit einem forschenden Blick ansehend, der fürchterlich war in seiner unnatürlichen Selbstbeherrschung. In tiefstem Schweigen erhob sie ihrerseits sich von ihrem Stuhle. In tiefstem Schweigen stand sie hoch aufgerichtet auf dem Kaminteppich ihrem Gatten in Witwenkleidung gegenüber. Er trat einen Schritt näher zu ihr heran, blieb dann aber stehen und zeigte mit seinem mageren, braunen Finger auf ihre Kleidung. »Was soll das bedeuten?« fragte er, ohne seine fürchterliche Selbstbeherrschung zu verlieren und ohne seine ausgestreckte Hand zu bewegen. Bei dem Klang seiner Stimme hörte das rasche Wogen ihres Busens, welches bis jetzt das einzige äußere Zeichen der sie quälenden Todesangst gewesen war, mit einem Male auf. In undurchdringlichem Schweigen atemlos stand sie da, als hätte seine Frage ihr den Todesstoß versetzt und seine zeigende Hand sie versteinert. Er trat noch einen Schritt näher und wiederholte seine Worte noch leiser und gelassener als vorher. Noch einen Augenblick des Schweigens, noch ein Augenblick der Unbeweglichkeit, und sie wäre vielleicht gerettet gewesen. Aber ihre verhängnisvolle Charakterstärke trug schließlich über die Katastrophe ihres und seines Geschicks den Sieg davon. Bleich und ruhig, hager und alt begegnete sie der entsetzlichen Krise mit einem furchtbaren Mute und sprach die unwiderruflichen Worte, welche ihm ins Gesicht hinein ihn verleugneten. »Mr. Midwinter«, sagte sie in unnatürlich hartem und unnatürlich scharfem Tone, »unsere Bekanntschaft berechtigt Sie schwerlich, solchergestalt zu mir zu sprechen.« Das waren ihre Worte, die sie sprach, ohne ihre Augen, die starr auf den Boden geheftet waren, zu ihm zu erheben. Als sie ihre Antwort gegeben hatte, schwand auch der letzte Schein von Farbe aus ihrem Gesichte. Eine Pause trat ein. Noch immer unverwandt sie ansehend, suchte Midwinter sich in seinem Geiste die Sprache zurechtzulegen, welcher sie sich gegen ihn bedient hatte. »Sie nennt mich Mr. Midwinter«, flüsterte er langsam. »Sie spricht von unserer Bekanntschaft.« Er hielt inne und sah sich rings im Zimmer um. Jetzt erst bemerkten seine umherschweifenden Augen Mr. Bashwood. Er gewahrte, dass der Verwalter am Kamine stand und ihn zitternd ansah. »Ich habe Ihnen früher einmal einen Dienst geleistet«, sagte er, »und Sie haben mir damals gesagt, Sie seien kein undankbarer Mensch. Sind Sie so dankbar, dass Sie mir antworten wollen, wenn ich Sie etwas frage?« Er hielt wieder etwas inne. Bashwood stand noch immer zitternd am Kamine und fixierte ihn schweigend. »Ich bemerke«, fuhr Midwinter fort, »dass Sie mich ansehen. Ist etwa eine Veränderung mit mir vorgegangen, von der ich selbst nichts weiß? Sehe ich vielleicht Dinge, die Sie nicht sehen? Höre ich Worte, welche Sie nicht hören? Sehe ich aus oder spreche ich wie ein Mann, der von Sinnen gekommen ist?« Wiederum hielt er inne und wiederum brach niemand das Schweigen. Seine Augen begannen zu funkeln und das wild heiße Blut, das er von seiner Mutter geerbt hatte, stieg ihm langsam und dunkel in die aschfarbenen Wangen. »Ist das Weib da«, fragte er, »dasselbe, welches Sie einst als Miss Gwilt gekannt haben?« Noch einmal nahm seine Frau ihren verhängnisvollen Mut zusammen, noch einmal sprach sie ihre verhängnisvollen Worte. »Sie zwingen mich, Ihnen zu wiederholen«, sagte sie, »dass Sie unsere Bekanntschaft zur Anmaßung verleitet und dass Sie vergessen, was Sie mir schuldig sind.« Mit einer wilden Wut, die Bashwoods Lippen einen Angstschrei entlockte, drehte er sich nach ihr um. »Bist du mein Weib oder bist du es nicht?«, fragte er, die Zähne zusammenbeißend. Zum ersten Male richtete sie ihre Augen auf ihn. Die ganze Hölle der eigenen Verzweiflung ihrer verlorenen Seele sprach aus dem trotzigen Blick, mit dem sie ihn fest ansah. »Ich bin nicht Ihr Weib«, sprach sie. Er taumelte zurück, während seine Hand wie die eines im Dunkeln tappenden Menschen nach etwas tastete, woran er sich halten könne. Schwer lehnte er sich endlich an die Wand des Zimmers und starrte das Weib an, das an seinem Herzen geruht und ihn jetzt ins Gesicht hinein verleugnet hatte. Von Entsetzen getroffen schlüpfte Bashwood an ihre Seite. »Gehen Sie da hinein«, flüsterte er, indem er sie an die Flügeltür zu ziehen suchte, die ins anstoßende Zimmer führte. »Um Gottes Willen, machen Sie schnell, er bringt Sie sonst um!« Sie stieß den alten Mann mit ihrer Hand zurück, sah ihn an mit plötzlich aufleuchtendem Gesicht und antwortete ihm mit Lippen, um die sich langsam ein fürchterliches Lächeln legte. »Lassen Sie ihn mich umbringen«, sagte sie. Als diese Worte über ihre Lippen kamen, stürzte Midwinter mit einem Schrei, der durch das Haus gellte, von der Wand auf sie zu. Die Wut eines Wahnsinnigen flammte aus seinen gläsernen Augen und griff nach ihr mit seinen drohenden Händen. Bis auf Armeslänge kam er an sie heran, dann blieb er plötzlich stehen und das dunkle Rot erstarb auf seinem Gesichte. Seine Augenlider senkten sich, seine ausgestreckten Hände zitterten und fielen hilflos herab. Er fiel um wie eine Leiche und lag wie ein Toter in den Armen des Weibes, welches ihn verleugnet hatte. Sie kniete auf den Teppich nieder, legte seinen Kopf auf ihre Knie und umklammerte den Arm Bashwoods, der zu ihrer Hilfe herbeigeeilt war, fest wie eine Schraube. »Gehen Sie zum Doktor«, sagte sie, »und halten Sie die Leute im Hause fern, bis er kommt.« Aus ihren Augen und aus ihrer Stimme sprach etwas, das jedem geraten haben würde, ihr stillschweigend zu gehorchen. Stillschweigend gehorchte Bashwood und eilte aus dem Zimmer. Im Augenblicke, wo sie allein war, hob sie Midwinter von ihren Knien in die Höhe. Mit beiden Armen ihn umfangend, legte die Unglückliche sein lebloses Gesicht an das ihre und wiegte ihn an ihrem Busen in einem Übermaß von schmerzlicher Liebe, für welche es keine erleichternden Tränen gab, in einer leidenschaftlichen Reue, die sich mit Worten nicht schildern lässt. Schweigend hielt sie ihn an ihrer Brust, schweigend bedeckte sie seine Stirn, seine Wangen, seine Lippen mit Küssen. Kein Laut entschlüpfte ihr, bis sie draußen hastige Schritte die Treppe heraufkommen hörte. Dann entrang sich ein leiser Jammerschrei ihrem Munde, als sie ihn zum letzten Male ansah und seinen Kopf wieder auf ihre Knie legte, ehe die Fremden eintraten. Zuerst kamen die Hauswirtin und Bashwood, der Arzt, ein in derselben Straße wohnender Chirurg, folgte ihnen auf dem Fuße. Der Schrecken und die Schönheit ihres Gesichts, als sie aufblickte, nahmen ihn für den Augenblick so ausschließlich in Anspruch, dass er erstaunt stehen blieb. Sie musste ihn erst heranwinken und ihm den Bewusstlosen zeigen, ehe sich seine Aufmerksamkeit von ihr ab und dem Kranken zuwandte. »Ist er tot?«, fragte sie. Der Wundarzt schaffte Midwinter auf das Sofa und ließ die Fenster öffnen. »Es ist eine Ohnmacht«, sprach er, »nichts weiter.« Bei dieser Antwort verließ sie ihre Kraft zum ersten Male. Sie seufzte tief auf und lehnte sich eine Stütze suchend an den Kaminsims. Bashwood war der Einzige, der bemerkte, dass sie vor Erschöpfung umzusinken drohte. Er führte sie nach einem Lehnstuhl ans andere Ende des Zimmers und überließ der Wirtin, dem Arzte, die erforderlichen Belebungsmittel darzureichen. »Wollen Sie hier warten, bis er wieder zu sich kommt?«, flüsterte der Verwalter, zitternd nach dem Sofa blickend. Die Frage weckte sie aus ihrer Betäubung zum Gefühle ihrer Lage, zum Bewusstsein der Notwendigkeit, welche diese Lage ihr erbarmungslos auferlegte. Mit einem tiefen Seufzer sah sie nach dem Sofa, überlegte einen Augenblick und beantwortete Bashwoods Frage mit einer solchen ihrerseits. Ist das Cab noch unten, mit dem Sie vom Bahnhof gekommen sind? Ja. Fahren Sie sogleich ans Tor des Sanatoriums und warten Sie dort, bis ich selbst komme. Mr. Bashwood zögerte. Sie heftete die Augen auf ihn und trieb ihn mit einem einzigen Blicke aus dem Zimmer. »Der Herr kommt zu sich, Madam«, sagte die Wirtin, als Bashwood hinaus war. »Eben hat er wieder geatmet.« Sie nickte bloß, stand auf und überlegte von neuem, blickte zum zweiten Male nach dem Sofa und ging dann durch die Flügeltür in ihr Schlafzimmer. Bald war die körperliche Wiederherstellung des Kranken gesichert. Vor der Hand blieb jetzt nichts mehr zu tun übrig, als zu warten und ihn allmählich zum Bewusstsein des Geschehenen kommen zu lassen. »Wo ist sie?« waren die ersten Worte, die er zu dem Arzte und der Wirtin sagte, welche ihn sorglich beobachtete. Die Wirtin klopfte an die Flügeltür, erhielt aber keine Antwort. Sie ging hinein und fand das Zimmer leer. Auf dem Toilettentische lag ein kleiner Streifen Papier und darauf das Honorar für den Doktor. Das Papier enthielt die nachstehenden, offenbar in großer Eile geschriebenen Zeilen. »Nach dem, was vorgefallen, kann ich heute Nacht unmöglich hier bleiben. Morgen will ich wiederkommen, mein Gepäck zu holen und zu bezahlen, was ich Ihnen schulde.« »Wo ist sie?« fragte Midwinter wieder, als die Wirtin allein in das Wohnzimmer zurückkam. »Fort, Sir.« »Das glaube ich nicht.« »Wenn Sie Ihre Handschrift kennen, Sir«, antwortete die alte Dame einigermaßen über den ihr gemachten Vorwurf der Unwahrheit pikiert und überreichte ihm den Papierstreifen, »so werden Sie dem da vielleicht glauben.« Er sah auf das Papier. »Verzeihen Sie«, sagte er ihr das Billett zurückgebend, »von ganzem Herzen bitte ich Sie um Vergebung.« Es war etwas in seinem Gesicht, als er dies sprach, was die Aufregung der alten Dame mehr als beschwichtigte, ein plötzliches Mitleid mit dem Manne, der sie beleidigt hatte, überkam sie. »Ich fürchte, dem allem liegt ein entsetzlicher Kummer zugrunde«, sagte sie einfach. »Haben Sie etwas an die Dame zu bestellen, wenn sie wiederkommt?« Midwinter erhob sich und stützte sich einen Augenblick auf das Sofa. »Ich will morgen selbst meine Botschaft bringen«, sagte er, »ehe sie ihr Haus verlässt, muss ich sie sehen.« Der Arzt begleitete den Patienten bis auf die Straße. »Darf ich Sie nach Hause geleiten?«, fragte er freundlich. »Sie täten besser, nicht zu Fuße zu gehen. Es ist so weit. Sie dürfen sich nicht überanstrengen, dürfen sich heute Abend nicht erkälten.« Midwinter nahm seine Hand und dankte ihm. »Ans Gehen und an kalte Nächte bin ich gewöhnt, Sir«, sagte er, »und ermatte nicht so leicht, selbst wenn ich so angegriffen und erschöpft aussehe wie jetzt. Wenn Sie mir den nächsten Weg zeigen wollen, der aus dieser Straße ins Freie führt, denke ich, die Stille des Landes und die Stille der Nacht sollen mir guttun. Morgen habe ich Schweres zu vollbringen«, setzte er leise hinzu, »und ich glaube, ich kann nicht ruhen noch schlafen, als bis ich darüber ernstlich nachgedacht habe.« Der Arzt begriff, dass er es mit keinem gewöhnlichen Mann zu tun hatte. Ohne weitere Bemerkungen beschrieb er Midwinter den einzuschlagenden Weg und sagte ihm an seinem Hause gute Nacht. Wieder allein blieb Midwinter stehen und blickte schweigend zum Himmel auf. Dieser hatte sich aufgeklärt und die Sterne waren erschienen, die Sterne, die ihn damals zuerst sein Zigeunerherr kennen gelehrt hatte. Zum ersten Male dachte er in wehmütiger Sehnsucht an seine Knabentage zurück. »Ach, das alte, liebe Leben«, dachte er schmerzlich, »heute erst weiß ich, wie glücklich es war.« Er raffte sich auf und schritt ins Freie hinaus, in die Einsamkeit und Dunkelheit, die jenseits der Straße sich vor ihm öffneten. »Heute hat sie ihren Gatten verleugnet«, sagte er mit erglühendem Gesicht. »Morgen soll sie ihren Herrn kennenlernen.« Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. November 2023.